Also, wir wollen mal ehrlich sein, so richtig können sich Linke nicht freuen. Bei irgendeiner Fete kannst du drauf gehen, siehst du sie in der Ecke stehen. Und alles ist happy, singt und klatscht mit bei seinem lustigen Pornolied. Die machen blöde Sprüche dabei, rufen, das wäre eine Sauerei. Wenn aber richtig eine Sauerei ist, der Gastgeber in den Flügel bist. Ja, dann tanzen die ihren Freuden tam-tam. Und gar nicht mal heimlich und gar nicht mal klamm. Und gar nicht mal heimlich und gar nicht mal klamm. Ja, dann tanzen die ihren Freuden tam-tam. Und gar nicht mal heimlich und gar nicht mal klamm. Schwule und Weiber, die keine mehr sind, Rot und Grün, was alles so spinnt. Dichter mit Minen voll quälender Qual, von Abendrot Astel bis Behrensbrauzahl. Dagegen habe ich gar nichts bloß, die sind doch ein einziger Trauerkloß. Ganz anders als dieser vitale Koloss, der vollblutpolitische Bayernboss. Der platzt vor Spaß an der Freude, doch wenn der richtig mal platzt, nur ein Fettfleck bleibt noch. Ja, da tanzen die ihre Freuden tam-tam. Und gar nicht mal heimlich und gar nicht mal klamm. Und gar nicht mal heimlich und gar nicht mal klamm. Ja, dann tanzen die ihren Freuden tam-tam. Und gar nicht mal heimlich und gar nicht mal klamm. Dass wir so leben, so gut wie noch nie, diesmal sogar mit Demokratie. Der Rubel rollt und die Kasse stimmt, die alten Geschichten vergessen sind. Jeder Tag wieder was Neues bringt, das macht denen überhaupt keinen Spaß. Doch wenn der Fortschritt in aller Welt, wer uns das Fortschreiten alles erhält, wenn der nicht mehr richtig fortschreiten kann, wie grad wieder in Nicaragua. Ja, da tanzen ihre Freuden tam-tam. Und gar nicht mal heimlich und gar nicht mal klamm. Und gar nicht mal heimlich und gar nicht mal klamm. Ja, dann tanzen ihre Freuden tam-tam. Und gar nicht mal heimlich und gar nicht mal klamm. Immer dagegen sein, sowas macht leer, man fühlt da die Fülle des Lebens nicht mehr. Mal oben, mal unten, das ewige Spiel, mal gibt es wenig, mal gibt es viel. Die Vielfalt, das Bunte, das irgendwie, das, was den Spaß bringt, das hasse ich. Zufrieden sind sie, wenn es zerbricht, das von den Göttern gehaltene Gleichgewicht. Oben, die nicht mehr können, wie sie wollen, wenn unten, die nicht mehr wollen, wie sie können. Ja, dann tanzen die ihre Freude tap-tap. Gar nicht mal heimlich und gar nicht mal klamm. Und gar nicht mal heimlich und gar nicht mal klamm. Ja, dann tanzen die ihre Freude tap-tap. Gar nicht mal heimlich und gar nicht mal klamm. Ja, dann tanzen wir unsere Freude tap-tap. Und gar nicht mal heimlich und gar nicht mal klamm. Und gar nicht mal heimlich und gar nicht mal klamm. Ja, dann tanzen wir unseren Freunden tam-tam. Und gar nicht mal heimlich und gar nicht mal klamm.